Der Spiegel muss seltsame Dinge gesehen haben, flüsterte Poole. Nichts Seltsameres als heute, erwiderte der Advokat. Ich zerbreche mir den Kopf darüber, wozu Jekyll denselben hier gebraucht hat. Ich habe mich auch oft darüber gewundert, sagte der Diener. Der Schreibtisch war mit sorgfältig geordneten Papieren bedeckt. Obenauf lag ein großer, schwerer Brief, vorsichtig versiegelt und an Herrn Utterson adressiert. Der Advokat öffnete ihn. Mehrere Einlagen fielen aus dem Kuvert. Die erste war ein Testament. Es enthielt dieselben merkwürdigen Verfügungen wie das, welches er Jekyll vor 6 Monaten zurückgegeben. Da standen auch wieder die unheimlichen Worte: Im Falle meines Verschwindens. Aber anstatt des Namens Edward Hyde sah der Advokat jetzt seinen eigenen Namen: John Gabriel Utterson. Er sah Poole an, dann das Schriftstück in seiner Hand, dann die regungslose Leiche. Poole, sagte er endlich, mir schwindelt der Kopf, ich weiß nicht, was ich zu all dem sagen soll. Hyde ist seit mehreren Tagen hier allein in der Stube gewesen. Er hatte keine Ursache, mir wohlzuwollen. Er muss wütend geworden sein, dass mein Name den seinen aus dem Testament verdrängt hat. Und doch hat er es nicht vernichtet. Er nahm eine andere Einlage, ein kurzer Brief, oben datiert, von Jekylls eigener Hand. Poole, rief der Advokat in größter Erregung. Er war heute noch am Leben und hier in dieser Stube. Man kann ihn nicht in so kurzer Zeit aus dem Wege geschafft haben. Er lebt noch, er muss geflohen sein. Aber weshalb? Und wie? Ein unheimlicher Gedanke bemächtigte sich des Advokaten. Ich glaube nicht, fuhr er fort, dass wir berechtigt sind, diesen Toten ohne weiteres für einen Selbstmörder zu halten. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Poole. Wer weiß, ob nicht noch ein schreckliches Unglück für Ihren Herrn aus dieser Geschichte erwächst. Aber warum lesen Sie denn nicht den Brief, Herr Rechtsanwalt? Fragte Poole. Mir ist bange, sagte der Advokat. Gott gebe, dass ich mich nicht täusche. Mit diesen Worten nahm er den Brief und las: Mein lieber Utterson, wenn dieser Brief in deine Hände gelangt, bin ich verschwunden. Unter welchen Umständen, weiß ich noch nicht. Aber ein Vorgefühl sagt mir, dass das Ende sicher und nah ist. Lies zuerst den Brief, den, wie ich weiß, Lanyon dir geschrieben hat. Dann, wenn dir daran liegt, noch mehr zu erfahren, lies das Bekenntnis deines unwürdigen und unglücklichen Freundes, Henry Jekyll. »War nicht noch eine andere Einlage da?« fragte Utterson. »Hier ist sie«, sagte Poole, indem er dem Advokaten ein schweres, an mehreren Stellen versiegeltes Paket gab. Der Advokat steckte es in seine Tasche. »Sprechen Sie zu niemandem über diese Dokumente. Ob Ihr Herr nun tot sei oder entflohen, unter allen Umständen müssen wir seinen guten Namen retten.« Es ist jetzt 10 Uhr. Ich gehe nach Hause und werde diese Briefe sorgfältig durchlesen. Vor Mitternacht bin ich wieder hier und dann wollen wir die Polizei rufen lassen. Sie verschlossen das Hinterhaus und Poole nahm den Schlüssel zu sich. In der Vorhalle stand die Dienerschaft wie zuvor, ängstlich um das Feuer gedrängt. Schweren Schrittes ging Utterson nach Hause. Dort angelangt, verschloss er sich in seine Arbeitsstube und öffnete den eisernen Schrank. Aus der geheimen Lade nahm er Lanyons Brief, den er, nach den ihm gegebenen Vorschriften, zuerst lesen sollte.